Nützlich und konstruktiv sei es gewesen, das Gespräch zwischen dem amerikanischen Außenminister Powell und Palästinenserpräsident Arafat. Das ist gewiss eine Diplomatenfloskel. Man würde gerne wissen, wo die konstruktiven Elemente liegen. Sicher ist, dass es sinnlos ist, noch weiter Druck auf Arafat auszuüben, wenn dieser gleichzeitig seinen Leuten nichts versprechen kann. Arafat ist in Jerusalem und Washington vielleicht nicht mehr glaubwürdig, aber gegenüber vielen Palästinensern doch. Diese erwarten, dass er Israelis und Amerikanern mehr als ein nützliches Gespräch abtrotzt. Wenn nun Paul selber nicht mehr bieten kann als seinen guten Willen, dann ist auch er in Ramallah am Ende der nahöstlichen Sackgasse angelangt. Er wird Sharon ebenfalls etwas abtrotzen müssen, wenn er nicht mit leeren Händen nach Washington zurückkehren will. Sonst geht der Krieg weiter mit unabschätzbaren Eskalationsmöglichkeiten, siehe Tunesien. Über beide Schauplätze und Themen, Nahost und die Ermittlungen auf der Urlauberinsel Tscherba, werden wir gleich informieren, und zwar aus Tel Aviv, Washington und Tunis. Ein Erfolg im Kampf gegen den Terror wird aus Spanien vermeldet. Dort ist es gelungen, den Finanzchef der spanischen Al-Qaida-Filiale festzunehmen. Die weiteren Themen zurückgeputscht. In Venezuela ist Chavez wieder an der Macht. Adieu Oswald Metzger, Bilanz des Grünen Parteitags in Stuttgart. Willkommen Wirtschaft, die Messe in Hannover beginnt. Und in der Sonntagskolumne befasst sich Thomas Kielinger heute mit dem langen Abschied der Briten von Queen Mam und den Sehnsüchten, die in Demokratien manchmal über lange Zeremonien ihren Ausdruck finden. So viel vorab. Wir beginnen in Nahost. Für Israel und die USA steht der Kampf gegen den Terror auf der Prioritätenliste ganz oben. Es war daher folgerichtig, dass der amerikanische Außenminister Paul Arafat erst treffen konnte, als dieser dem Terror erneut abgeschworen hatte, nachdem ein Selbstmordanschlag am Freitag erneut 8 israelischen Zivilisten das Leben kostete. Wie lang Arafats Schwur reicht und ob das nicht nur ein Zugeständnis war, um den von der israelischen Armee bedrängten Märtyrerbrigaden eine Verschnaufpause zu verschaffen, wird man wohl schon in den nächsten Tagen sehen, aber die nach dem 3-stündigen Treffen der Öffentlichkeit gebotene Diplomatenfloskel nützlich und konstruktiv enthält immerhin den Funken Hoffnung. Es war nicht umsonst. Mehr zu dem Treffen aus Tel Aviv von Carsten Kühntop. Es ist kein Durchbruch, aber auch kein Zusammenbruch. US-Außenminister Powell nannte sein Treffen mit Palästinenserführer Arafat nützlich und konstruktiv. Er gab aber nicht zu erkennen, ob es Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands gegeben hat. Powell sagte in einer knappen Stellungnahme, Arafat und er hätten eine Reihe von Ideen ausgetauscht und weitere Schritte diskutiert. Das Treffen hatte 3 Stunden gedauert, wesentlich länger als geplant. Morgen sollen das amerikanische und das palästinensische Verhandlungsteam noch einmal zusammenkommen, allerdings ohne Paul und Arafat. Arafats Chefunterhändler Erekat äußerte sich ebenfalls nur zurückhaltend und unterstrich die palästinensische Position. Erst wenn sich die israelischen Truppen aus den Autonomiegebieten komplett zurückgezogen hätten, werde man Schritte hin zu einem Waffenstillstand unternehmen. Erekat kündigte für Dienstag eine weitere Zusammenkunft von Paul und Arafat an. Heute Abend wird sich der amerikanische Außenminister ein zweites Mal mit Ministerpräsident Sharon treffen. Dabei wird er noch einmal auf ein schnelles Ende der israelischen Militäroffensive im Westjordanland drängen und verlangen, dass sich die Truppen bei ihrem Einsatz zurückhalten. Hilfsorganisationen müssten in den Palästinensergebieten ungehindert arbeiten können. In seinem Gespräch mit Arafat dürfte Powell die Palästinenser gedrängt haben, gegen die Militanten im eigenen Lager vorzugehen. Man erwarte nicht nur Worte, sondern wirkungsvolle Taten, damit die Anschläge gegen Israelis aufhören, hieß es bei den Amerikanern. Gestern hatte die palästinensische Führung eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sich klar gegen Terrorismus aussprach. Arafat verurteile entschieden alle terroristischen Aktivitäten, die sich gegen israelische und palästinensische Zivilisten richteten, hieß es in der Stellungnahme. Kurz nach der Abfahrt Pauls rollten Panzer wieder auf das Gelände von Arafats Hauptquartier. Vor dem Treffen hatten sie sich zurückgezogen. Mit dem Rückzug hatten israelische Bulldozer einige der Trümmer auf dem Gelände weggeräumt. Die Armee lieferte frische Nahrungsmittel und stellte erstmals wieder das Wasser an. In den letzten 2 Wochen funktionierten dort weder Duschen noch Toiletten. Im Streit zwischen Israelis und Palästinensern um den Umgang mit den Opfern der Kämpfe in Jenin hat das oberste israelische Gericht heute entschieden, die Armee darf weiterhin die Leichen von Palästinensern bergen und beerdigen, die während der Gefechte getötet wurden. Damit wiesen die Richter einen Antrag von Menschenrechtlern zurück. Sie hatten der Armee vorgeworfen, Beweise für ein Massaker beiseite schaffen zu wollen. Israelische Journalisten, die das Flüchtlingslager besuchen durften, berichteten, sie hätten keine Spur eines Massakers an Palästinensern entdeckt. Die Zerstörungen an Gebäuden seien jedoch gigantisch und kaum zu beschreiben. Carsten Kühntop aus Tel Aviv, und mitgehört hat unser Korrespondent in Washington, Siegfried Buschlüter. Herr Buschlüter, gibt es in Washington schon Reaktionen auf das Treffen heute? Es gibt Äußerungen der nationalen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice und des stellvertretenden Außenministers Armitage Jeliminski, die aber in der Sache nichts Neues gebracht haben. Beide haben nur darauf hingewiesen, dass die Vermittlungsmission von Colin Powell noch nicht zu Ende ist, dass die Gespräche weitergehen. Und wir haben ja eben gehört, dass heute Abend noch, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, ein Gespräch zwischen Powell und Sharon geplant ist, in dem natürlich Colin Powell Sharon unterrichten wird über sein Treffen mit Arafat. 3 Stunden hat es gedauert, nützlich und konstruktiv. Sie wissen, Herr Leminski, nützlich ist das diplomatische Wort für keine Ergebnisse. Konstruktiv steht für, es war nicht vergeblich. Also ergebnislos, aber nicht vergeblich. Daraus kann man schließen, dass in der Tat die Kontakte fortgesetzt werden. Kein weiteres Gespräch zwischen Powell und Arafat geplant, aber Gespräche auf der Ebene der Mitarbeiter. Arafat hat offensichtlich Powell erklärt, er könne seine Verpflichtungen erst dann wirklich erfüllen, wenn sich die Israelis aus den besetzten Gebieten zurückgezogen haben. Und wir haben vorhin hier im amerikanischen Fernsehen verschiedene israelische Regierungssprecher gehört, die darauf hingewiesen haben, dass es erst eine Waffenruhe geben müsse und dann könne es zum Rückzug kommen. Es ist also das alte Spiel, nur das führt nicht weiter. Und diesen Teufelskreis muss nun Powell durchbrechen. Die Frage ist nur wie. In der Sache hat Powell also nicht allzu viel erreicht. Bedeutet das nicht auch ein gewisses Risiko für ihn selbst? Kann er mit leeren Händen nach Washington zurückkehren? Eigentlich nicht. Zumindest erwartet der rechte Flügel der Republikanischen Partei, dass Colin Powell dann zurücktritt. Das ist der rechte Flügel der Republikanischen Partei. Es sind aber auch starke Kräfte in der einflussreichen Israel-Lobby, die in den letzten Tagen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass sie strikt gegen Powells Vermittlungsmission sind, dass das im Grunde seine Idee war, die Idee des State Department, nicht die Idee des Präsidenten und des Weißen Hauses. Sie sind auch dagegen, dass er sich mit Arafat getroffen hat. Für sie ist Arafat ein Terrorist, der wurde heute verschiedentlich mit Bin Laden verglichen. Und es ist auch irgendwo bezeichnend, Herr Leminski, dass das Weiße Haus nach wie vor die Akzente etwas anders setzt. Am Freitag hat der Sprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer, betont, die Entscheidung, mit Arafat zu reden, sei Colin Powells Entscheidung. Mit anderen Worten, das kann man daraus schließen, wenn nichts bei diesem Gespräch rausspringt, ist das auch Colin Powells Problem, nicht das des Präsidenten. Und ich muss Sie nicht an die alte Regel in Washington erinnern, wenn etwas schief geht, darf das nicht dem Präsidenten schaden oder seinem Ansehen. Wenn diese Phase der Nahostpolitik, das heißt das direkte Engagement, scheitert, dann werden die Kritiker dieser Nahostpolitik den Kopf des Außenministers fordern. Ist das so scharf alternativ schon zu sehen, der Rücktritt des Außenministers, wenn diese Mission scheitert? Oder muss es da? Es gibt Männer, auch im Weißen Haus, Vizepräsident Cheney, aber auch im Pentagon, weniger Rumsfeld, der sich in dieser Frage sehr bedeckt hält, aber der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz, Richard Perle, ein einflussreicher Berater, Staatssekretär Feith, die alle in den letzten Tagen ziemlich deutlich gemacht haben, dass sie eigentlich eine andere Politik möchten, dass sie keine Gespräche mit Arafat wollen, dass Arafat ins Exil gehen soll, dass man die Israelis unterstützen soll, dass die Israelis den Kampf gegen den Terror kämpfen, den eigentlich die USA in Afghanistan gekämpft haben und noch kämpfen. Und diese Kräfte haben Gewicht, sie haben Macht und sie haben Einfluss. Das würde ja bedeuten, wenn Powell zurücktritt, dass die Eskalation noch weitergeht. Natürlich kann das, der sich um den Frieden oder auf den Frieden setzt im Nahen Osten und der auch irgendwo Verständnis für die Interessen der Palästinenser vertritt, Herr Leminski, nicht wünschen. Ich kann auch daraus nicht schließen, dass Colin Powell selber diesen Schritt tun würde, dass er seinen Rücktritt in Erwägung ziehen würde. Nur die Forderungen und der Druck auf ihn, wenn diese Mission scheitert. Wald an der libanesisch-israelischen Grenze. Es gibt eine sehr reale Gefahr einer regionalen Ausweitung des Konfliktes. Es ist deshalb essentiell für alle, die Frieden wollen, sofort einzugreifen und die aggressiven Aktionen entlang der gesamten Grenze zu stoppen. Die Hezbollah hatte in den letzten beiden Wochen ihre militärischen Operationen im Bereich der von Israel besetzten Sheba-Farmen am Fuße des Golan intensiviert. Israel drohte dem Libanon und Syrien mit heftigen Vergeltungsschlägen, falls die Provokationen fortgesetzt würden. Pauls Gespräche mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad dauerten 90 Minuten. Dabei ging es, nach Pauls Worten, um einen Austausch von Standpunkten angesichts der Krise in der Region. Ein weiteres Thema, die Lage im Südlibanon. Damaskus ist bezüglich der Aktivitäten der Hisbollah sicher ein besserer Ansprechpartner als Beirut, ist doch die syrische Führung neben Iran der wichtigste Unterstützer der Schiitenmiliz. Auch wenn der politische Einfluss der Syrer nach Ansicht von Beobachtern seit dem israelischen Rückzug aus dem Südlibanon im Mai 2000 geringer geworden ist, so führen doch immer noch die Nachschubwege der Partei Gottes über Damaskus. Außerdem ist Syrien nach wie vor Schutzmacht im Zedernstaat. Hier wird maßgeblich entschieden, wie sich beispielsweise die libanesische Armee im Südlibanon verhält. Nicht zuletzt deshalb dürfte der Standpunkt des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad bezüglich der Hisbollah dem seines libanesischen Amtskollegen geglichen haben wie ein Ei dem anderen. Nämlich, dass der libanesische Widerstand genauso legitim sei wie der palästinensische angesichts der fortgesetzten israelischen Besatzung arabischen Landes. Beide Staaten fühlen sich einem gerechten und umfassenden Frieden verpflichtet, vorausgesetzt das ganze von Israel seit 1967 besetzte Land wird zurückgegeben. Und während US-Außenminister Powell zunächst einmal eine Eindämmung der Gewalt und des Eskalationspotenzials in der Region suchte, erinnerte der libanesische Premier Hariri daran, dass rund 1200 Waffenstillstände während Themen dieses Montags. Bundesregierung geht von Terroranschlag auf Djerba aus. US-Außenminister Colin Powell setzt seine Bemühungen im Nahen Osten fort. EU und UNO-Menschenrechtskommission beurteilen unterschiedlich das israelische Vorgehen. Flugzeugabsturz in Südkorea. Fortgang der SPD-Spendenaffäre. Auftakt der Hannover-Messe. Stadienauswahl für die Fußball-WM 2006. Und in unserer anschließenden Sendung Hintergrundpolitik geht es um die Machtfragen bei der Globalisierung. Zunächst nach Berlin. Das Staunen, wie ein Tankwagen vor die Synagoge kam, die höchst unarabische Hast beim Beginn der Reparaturarbeiten, von Anfang an lagen Zweifel nahe, dass es sich bei der Explosion auf Djerba um einen Unfall gehandelt habe.